Kapitel 5, Aufgabe 7. Bargeldlos in Hamburg. Hören Sie den Text und schreiben Sie zu den angegebenen Stichwörtern kurze Erläuterungen. Deutschland hinkt bei Kartenzahlungen der internationalen Entwicklung 10 bis 20 Jahre hinterher. In den USA oder in den skandinavischen Ländern wird kaum noch bar bezahlt, sagt Wolfgang Kugel, Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Hamburg. Ausschlaggebend ist sicher die unterschiedliche Mentalität. Während die Schweden der Technik sehr zugetan sind, lieben die Deutschen ihr Bargeld und die Kontrolle, die sie beim Barzahlen über ihre Finanzen haben, sagt der Sprecher der deutschen Kreditwirtschaft, DK, Steffen Stein. Der Geschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland, HDE, Heiner Falk, sieht in den hohen Gebühren eine Bremse für die flächendeckende Einführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Für das elektronische Lastschriftverfahren gibt es keine Systemkosten. Bei der Zahlung mit EC-Karte und PIN fällt ein Entgelt in Höhe von 0,08 Euro pro Umsatz an, bis 25,56 Euro. Ist der Betrag höher, dann werden 0,2 oder 0,3% des Umsatzes in Rechnung gestellt. Der Einzelhandel zahlt jährlich über 500 Millionen Euro an Gebühren für Kartengeschäfte. Über 80% davon entfallen auf die Internetbankenentgelte. Die Höhe der Gebühren war bislang nicht verhandelbar. Bis zum Jahr 2014 wurden nur etwa 5% des Umsatzes im Einzelhandel über Kreditkarten abgewickelt. Eine Ursache dafür sind, laut Kai Falk, die hohen Kosten des Systems. Gebühren von über 3% des Umsatzes seien keine Seltenheit und müssten vom Handel an alle Kunden weitergegeben werden. Das Portemonnaie ist an unserem bargeldlosen Hamburger Testtag herrlich leicht und leer, der Magen allerdings leider auch. Denn auch im Kaffeehaus am Valentinskamp gibt es zwar eine riesige Auswahl Kaffee und Kuchen, aber bezahlt werden kann nur bar. Für Kartenzahlungen ist die Nachfrage einfach zu gering, sagt Inhaberin Antonella Villani. Außer einer Handvoll Touristen will niemand mit Karte zahlen. 10 Minuten, gefühlte 2 Kilometer und ein paar durchgelaufene Schuhe später dann die Kaffee-Oase für Bargeld-Boykottierer Starbucks. Hier kann in jeder Filiale mit EC und Kreditkarte bezahlt werden. Kaum zu glauben, dass es die EC-Karte schon seit 46 Jahren gibt. Früher diente sie ausschließlich als Garantiekarte für die Einlösung eines Euroschecks. Ende der 1970er Jahre konnte man damit am Geldautomaten Bargeld ziehen und schließlich auch im Handel bezahlen. Der Kartenkreuzzug läuft nach einigen Anlaufschwierigkeiten besser als erwartet. Für beinahe alles gibt es eine akzeptable Alternative. Da könnte man ja fast zum Bargeldabstinenzler werden und in Scheinen und Münzen Enthaltsamkeit leben. Achtung, aber böse Falle. Im Alstertal-Einkaufszentrum kann man zwar fast alles mit Kredit- oder EC-Karte bezahlen, nur die Parkgebühren nicht. Für den dortigen Automaten ist nur Bares Wahres. Was bleibt? Ein Haufen EC- sowie Kreditkartenbelege und die Erkenntnis, dass der Bargeldboykott hierzulande nicht dauerhaft funktioniert. Der Einsatz von Plastikgeld ist zwar bei großen Beträgen praktisch, bei kleinen Summen wird der Bezahlvorgang aber eher verkompliziert. Noch eine Erkenntnis nehmen wir mit in die Zukunft. Bargeld ist für die Hamburger mehr als ein Zahlungsmittel. Es ist etwas Emotionales. Das Klimpern der Münzen, das Knistern der Scheine, das Gefühl, in einer Hosentasche unverhofft einen 10-Euro-Schein zu finden oder auf dem Gehweg einen Cent zu entdecken. Es ist das Gefühl, einmal richtig viel Geld in den Händen zu halten und mit den Scheinen in der Luft zu wedeln. Es ist das Gefühl, eine Münze ins Sparschwein zu stecken oder den Kindern einen Euro in die Hand zu drücken, damit sie sich etwas kaufen können. Ein Gefühl, das kein Plastik der Welt erzeugen kann. Ein Gefühl, das unbezahlbar ist.